Dieses Sonderangebot für 2,95. Ja, aber hat der so preiswert. Es ist genau wie bei die schwarze Damenwäsche. Wenn man die nämlich nicht chemisch machen würde, sondern aus Natur, dann müssten da, ach Junge, also, dass ich jetzt nicht lüge, aber für so ein kleines Damenhemdchen, Größe 56, müssen aber mindestens 100 oder 1000 Seidenraupen, die schwatte Seidenraupen, die müssten aber wochenlang von morgens bis abends zu Gange sein, denn alles in Handarbeit. Da können Sie ja vorstellen, was das kosten täte bei den Löhnen heutzutage. Nee, deshalb, wenn wir schon mal so ein bisschen Einblick kriegen, möchte ich sagen, Chemie ist Natur zu stark herabgesetzte Preise. Wenn Sie das vielleicht für heute schon mal merken wollen. Nee, aber auch sonst, was die Chemiker in den Menschen Alltag spielen. Nur noch ein Beispiel bei uns im Garten, oben in der Laubenkolonie. Ja, Sie werden die Gegend, werden Sie wahrscheinlich nicht alle kennen. Da liegt da dahinter diese große Müllkippe. Nee, wo so die Überreste der menschlichen Gesellschaft, die purzeln da immer von den großen Ascheautos runter. Wie auch manchmal lohnt sich das richtig zum Hingucken. Wenn schon mal so Couchgarnituren bei sind, Waschtische, so ein Teewagen mit angebrochenen Beinen. Ich meine, für eine gute Stube ist das nicht mehr schön genug, aber für draußen in der Laube, Junge, da ist so eine Müllkippe direkt wie ein Versandhauskatalog. Naja, nicht, dass Sie jetzt etwa denken, also, ich habe da persönlich noch nicht viel gewühlt. Außer, wie ein Kollege Jubiläum hatte. Na, hau ich mir da für den so ein Ölgemälde weg. Nee, schon mal ein paar Überpötte für die Alpenpfeilchen. Nee, aber sonst aus Prinzip nichts. Ne, ehrlich, ich hab was gegen diese Müllkippe. Und wissen Sie warum? Wegen die vielen Fliegen, die wir durch diese Müllkippe im Garten kriegen. Junge, das war letzten Sommer nicht mehr schön. Da konnten Sie nicht mehr in Ruhe Kaffee trinken. In dem Garten erst recht nicht, weil... Ich meine, wenn man jetzt so ein Stück Pflaumenkuchen vor sich hat, schön mit Schlagsahne, und setzt sich da auf einmal so einen dicken blauen Brummer drauf, naja, vielleicht hat man sogar Glück und trifft den mit der Hand. Ja, das Oberhemd ist doch meistens im Eimer. Ne? Ja, nur hatten wir aber das Glück, dass auf der anderen Seite dieses neue Werk hinkam. Das können Sie schon von Weitem riechen. Chemie. Und die hatten die Angewohnheit, dass sie so alle halbe Stunde, die ließen sie aus einem kleinen Schornstein so ein ganz gelber Dampf ab. Der stand dann erstmal in der Luft so, als ein gelber Riese. Und dann kam er langsam bei uns rübergezogen. Und wenn den die Fliegen riechen taten, Junge, da kriegten sie aber weiche Knie. Da fingen sie am Torkeln. Die latschen sich selbst auf die Füße. Oder rempeln sie gegenseitig an, wie unser einsamer Betrieb, fest morgens um 3:30. Und dann, ein paar Minuten später, konnten sie so einzeln aus der Kaffeetasse sammeln. Tot. Oder auf der Fensterbank, da lagen sie manchmal 100 Mann hoch in einer Reihe. Mausetot. Und waren wir als Kleingärtner natürlich fein raus. Dank der Chemie. Aber jetzt, die Kollegen, jetzt fingen sie am Rabatz machen, was dort immer ein Gestank wäre. Ich sag ja, und die Müllkippe, riecht die vielleicht nach Rasierwasser? Jo, aber immer der Qualm, dann wollten sie dann alles auf die Kinder schieben. Die wären dauernd am Husten, hätten schon zwei Frauen Augenentzündung von. Ich sag, das habe ich auch. Ja, aber dafür sind die Fliegen weg. Ja, wer den Segen der Chemie genießen will, der kann doch wohl im Garten mal zwei Augen zudrücken. Ja, nee, dann haben sie mich überstimmt. Nicht so Gesundheitsamt, ne, Reinerhaltung der Luft, diese Sprüche. Ja, und was hat die Chemie gemacht? Wie ein Schornstein, 20 Meter höher. Wie jetzt zieht der gelbe Qualm über uns weg, wird vom Wind schön fein verteilt. Nee, und kommt erst hinten in die Stadt wieder runter, wo es sowieso nicht so viel Fliegen gibt. Ja. können Sie sehen, wie die Dummheit der Menschen den Fortschritt der Bevölkerung da kaputt macht. Und also ehrlich, ich hab überhaupt keinen Spaß mehr an die Laube. Ich wette, Pacht werde ich wohl aufgeben. Ja, das Sträuch aber an mir sowieso eingegangen. Denn rechts stinkt das Werk, links die Müllkippe und dann noch die Fliegen wie früher. Das ist bestimmt nicht die wahre Idylle. Aber sehen Sie mal, die Leute wollen das ja nicht anders. Wie den einen Morgen, wo da bei uns im Kanal die Fische alle mit den Bäuchen nach oben angeschaukelt kamen. Ja, da war da die Juskowiak der Erste am Meckern. Alle Chemiker sollten mal am Mond schießen, aber vorher sollten sie noch mal in die Jauche baden müssen, was sie da angerichtet hätten. Und er kriegt hinterher noch als Trinkwasser in der Leitung. Ich sag ja nur, sei du doch mal ganz friedlich. Du machst doch dasselbe. Du machst doch auch die Fische kaputt. Als Angler? Nur dabei bist du noch ein Sadist. Jeden lässt du einzeln an den Haken zappeln. Tust du hinterher noch auffressen. Aber wenn ein Chemiker den Kran öffnet und lässt seine Rückstände da im Wasser, bitte, das ist für die Fische eine einmalige Angelegenheit. Da wissen sie Bescheid, können sich drauf einrichten. Müssen nicht Angst haben, dass sie einer in der Pfanne haut. Vielleicht vorher noch die ganze Schuppen abkratzen mit dem Messer. Also ehrlich, ich meine, sowas hätten wir als Mensch da auch nicht so gerne. Nee, sieh, da muss man mal richtig überlegen. Wenn wir die Chemiker nicht hätten, ja, wer sollte denn da das Wasser wieder sauber machen? Diese ganze Chemikalien und Drecksatome, was da drin ist, muss auch chemisch wieder sauber gemacht werden, wenn man sich da nochmal die Zähne mitputzen soll. Ja, und deshalb sollten wir die Herrschaften sogar dankbar sein. Sie sind doch egal weg im Dienste der Menschheit. Denn, das wissen Sie doch auch, dass das Wasser ja immer im Kreis rumläuft. Und ja, kann sein, dass dasselbe Wasser, was ich Freitag vor 8 Tagen aus der Wanne gelassen habe, ja, seitdem wir 5 Tage Woche haben, da baden wir schon immer einen Tag früher. Für dass man dann das Wochenende auch wirklich nur noch zum Erholen hat. Ja, aber ist egal. Das kann sein, wenn das Schicksal will, dann ist dasselbe Wasser, wo ich Freitag vor eine Woche drin abgeseift habe. Das habe ich heute Morgen vielleicht schon wieder als Pfefferminztee getrunken. Und können Sie selber ausrechnen. Wieder 14 Tage weiter, nicht? Da schwimmt vielleicht ein stolzes Schiff auf meine Wogen. Und so ist das Wasser immer auf Achse und immer haben die Chemiker die Hände dazwischen, genau wie bei dieser schwatte Damenunterwäsche. Aber, Herrschaften, wenn Sie mich fragen, also für mich ist immer noch das Schönste an der ganzen Chemie diese Spraydosen. Mit diesem Desodorode Dingens für unter der Arme, den Tannenduft für'm Klo, Tränengas für Einbrecher, Schlagsahne für unerwartete Gäste. Da muss man nur aufpassen, dass man mit den Dosen nicht durcheinander kommt. Ja, ich meine, man kann das auch übertreiben. Die Tage in Seifenladen zeigt mir der Drogist so einen neuen Spray. Ich sag, wo ist der denn gut für die Füße? Tat er so geheimnisvoll. Ich nahm mich beiseite, sagt er, für schöne Stunden. Ich sag, da habe ich ja noch Zeit bis Weihnachten. Aber, also wenn Sie jetzt diese Chemie so ein bisschen für interessieren tun, wir brauchen sogar keine Angst haben, dass das vielleicht zu schwer zum Kapieren wäre. Sicher, ich meine, es gibt jeden Tag was Neues. Jetzt haben sie schon Schnitzel und Eisbein aus Soja. Wie ein künstlichen Kotelett aus Seetang. So was muss man mal vorstellen. Oder Sie kennen doch auch alle den Pulverkaffee, der so kalt ist, dass Sie in Fernsehen die Kaffeekanne immer aus dem Eisblock sägen müssen. Ich meine, das sind ja Sachen, da hat man sich inzwischen dran gewöhnt. Aber nun las ich die Tage in der Zeitung, wie auch eine Annonce, da soll das jetzt sogar ein trockener Sekt geben. Also, ich meine, wenn Sie mich danach fragen, ob das jetzt so eine Art Brausepulver ist, oder in Tablettenform, das kann man ja auch nicht alles auf einmal wissen. Aber ich werde schön weiter meine Bücher studieren. Und eines Tages, da gebe ich Ihnen aber Brief und Siegel, da habe ich diesen trockenen Sekt aber genauso geistlich verdaut wie heute meine geliebte schwarze Damenwäsche.